Transparenz für die Ohren. So, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben heute, ich glaube, 4.3. 2014 die AGÖA-Sitzung. Ich bin der Hilarius und werde durch den Abend führen. Herzlichen Glückwunsch an mich. Unser Pad ist unglaublich leer. Und erstmal die Frage nach dem Protokoll. Hat da irgendwer reingeschaut letzte Woche? Mal drüber geschaut und ich kannte das aber alles schon ganz in Ordnung. Ich auch. Jo. Gut, dann wären wir jetzt bei Mitglieder zu und Abgänge. Wie, es gibt zwei Pads? Ich bin gerade verwirrt. Uwe, könntest du bitte sagen, was los ist? Den zwei Pads. Leonie, hast du jetzt auch eins gleichzeitig angelegt, oder? Also wir sind jetzt auf Sitzung 2014-03-04. Damit du das jetzt irgendwie... Hallo, ihr hört mich ja gar nicht. Das ist schon für die nächsten Sitzungen. Ich habe mal für die nächsten 2-3 Termine jetzt welche gebastelt. Aber wie Uwe da jetzt schon reinkommt, frag mich nicht. Hallo. Schnell. Gut, Bericht aus der Fraktion haben wir diese Woche nicht, weil der Ingo, glaube ich, in Urlaub ist. Wir haben auch wirklich heute nicht so fürchterlich viel zu besprechen. Natürlich in einem noch leeren Pad sowieso nichts zu finden. Offene und geplante PMs haben wir eigentlich nur die Sache mit der Vorankündigung der Demo. Muss nochmal gleichzeitig irgendwie ins Siki gehen, in die Protokolle von letzter Woche. Bernd hat einfach nur jetzt die Sache von der Piratenfraktion übernommen. Würde ich prinzipiell dann auch so dann rausschicken. Wollten wir eigentlich heute rausschicken, ne? Morgen. Ja. Ist ja auch im Prinzip hauptsächlich für die den rheinischen Bezirk, die sind morgen aufnahmefähiger. Können wir gleich noch dazu reden machen. Ja. Wenn eben Lektor drüber guckt. Also ein zweiter nach dir. Ja. Ja, wobei du hast ja wirklich nur so im Prinzip ja, zwei, drei Worte geändert, ne? Die Sache von der Fraktion war halt wirklich kurzes Vorwort und dann das Statement von der Demo selber. Und ja. Wenn wir das unterstützen, können wir auch wirklich dieses Statement so verteilen mit der Ankündigung. Wir verteilen das vorher und ja. Da habe ich jetzt nicht gedacht, dass wir da großartig noch irgendwas anderes drüber schreiben müssen, außer dass wir das halt dann rausgeben. Ja, genau. Wo ist denn der Link dazu? Das. Moment, kommt jetzt. Hallo. Jo. Ansonsten sehe ich da nicht viel drüber zu sagen. Das ist, also ich hatte halt nachgefragt, ob Düren da was macht, also ob die da mitgehen. Die Dürener Piraten werden da vor Ort sein, werden Flagge zeigen, wie man so schön sagt. Sagten aber, sie hätten jetzt nicht irgendwie 30 Mann am Start oder so, sondern eben 2-3 Leute, die irgendwie eine Fahne mit haben. Also mir war halt wichtig, dass wenn wir so einen Aufruf machen, dass wir sicher sind, dass wir auch Piraten sind. So kann man das, glaube ich, so als okay sehen. Gut, habt ihr noch Ideen, die jetzt direkt irgendwie umgesetzt werden müssen? Ich habe mal eine Frage zum Trailer. Steht irgendwas von Podiumsdiskussionen im März hier bei uns? Weiß da jemand was drüber? Wo, mit wem? Der Jens ist wohl noch auf irgendeiner Podiumsdiskussion. Er wollte mir noch mitteilen, man hat aber bis jetzt noch nicht getan. Ich schreibe mal eben an. Weil als er jetzt in Bonn war, da hatte ich halt auch vorher gebeten, dass er mir doch mal irgendwann, wann das genau ist, ob ich das irgendwie einrichten kann, da mitzufahren. Ja, hat er eben nicht. Nee, hat er mich, ich war auch mit da. Deswegen war ich letzte Woche ja nicht da. Ja. Das ist irgendwie dann noch so ein bisschen schwierig mit der Kommunikation, aber fehlte mir so ein bisschen. Gut. Das ist das. Ja. Ich habe jetzt sonst nichts direkt, außer dass wir ja darüber gesprochen hatten, wegen Blogposts in Bezug auf Zero Discrimination und gegen Rassendiskriminierung. Ja, ich hatte noch mal nachgeschaut, der Zero Discrimination Day war der... Oder ist ein Tag, der sich gegen die Diskriminierung von AIDS-Kranken speziell widmet. Ich hatte das erst so aufgefasst, dass das gegen alle Arten von Diskriminierung wäre. Deshalb haben wir da jetzt noch nichts gemacht. Aber wir wollen zum 21., das ist dann der internationale Tag gegen Diskriminierung, einen Blogpost und eine PM machen. Da hatten wir uns als Deadline den 16. gesetzt. Mhm, alles klar. Eigene Aktionen zu den internationalen Wochen gegen Rassismus werden wir wohl nicht hinkriegen, aber ja, einen Blogbeitrag zumindest für den Tag dann. Gut, dann wäre noch Energiewende-Demo in Düsseldorf. Haben wir da irgendwas Neues? Wenn es am 22. haben wir noch ein bisschen Zeit. Marco? Was denn? Entschuldigung. Ich fragte gerade nach dem 22. und der Energiewende-Demo in Düsseldorf, ob du da was Neues weißt. Nein, ich bin da jetzt nur ein bisschen verwirrt gewesen, weil der Danebot hat jetzt wohl auch an den Landesvorstand eine E-Mail geschickt, dass die das irgendwie unterstützen. Das heißt, es soll dann wahrscheinlich auch hier auf unserem Blog. Aber ich glaube, dass die da momentan im Landtag ein bisschen aneinander vorbeisprechen. Da werden auch ganz viele in Brüssel sein, nehme ich mal an. Ist da auch noch eine Demo? Nein, da ist die Gründung der PPU und etc. Und der Tellerrand ist da, um sich auch europaweit zu vernetzen und da was zu gründen, also was in Richtung Bildungspolitik und ein Positionspapier zu schreiben. Bist du da auch da, Sami? Ja. Jetzt kommt der Anschlag. Ja. Dann hätte ich gerne von dieser Gründung einen Augenzeugenbericht quasi. Aber ja doch, hatte ich auch schon auf dem Schirm. Gut. So. Schreib aber keine zwei verschiedenen. Schreibst du sowieso schon irgendwas für die SG, oder was? So ist es. Ach so. Ja, das übernehmen wir dann auch gerne. Das ist auch okay. Ja, ne? Gut. Okay. Hätte ich noch eine Frage überhaupt über Presse jetzt bundesweit etc.? In Frankfurt ist jetzt dieses Wochenende das Presse-Barcamp. Und wer fährt da von uns hin? Denn ich habe festgestellt, am Sonntag, den 9., haben wir Ostwestfalen-Lippe-Mitgliederversammlung. Das heißt, das kollidiert ein bisschen doof. Und ich würde sonst am Freitag dahin fahren, müsste aber am Samstag schon wieder zurück. Denn das geht hier am Sonntag bei uns um 12 Uhr los. Und ich muss vorher noch was tun für den Kram hier. Ja, also ich bin da, Paki ist da, Artgerecht ist da, weiß ich aus dem Kopf, haben wir noch wen? Ich weiß nicht, ob Sasa hinfährt, keine Ahnung. Sasa auch wahrscheinlich, ja. Und Uwe. Ja, Uwe? Ja, Sasa ist sich momentan nicht ganz sicher, die ist momentan ein bisschen angeschlagen. Da können wir noch nicht fest sagen. Ja, ich telefoniere sowieso noch mit Sasa und aus anderen Sachen und unter Umständen fahre ich, aber wenn das keinen Sinn macht, wenn ich am Samstag ja schon wieder zurückfahren muss, dann lasse ich das auch, denn das ist für mich auch ein Stress. Alles unter Zeitdruck immer. Ja, also ich werde morgen hinfahren, ich werde einen Freitag hinfahren, weil ich noch arbeiten muss, aber von mir aus ist Frankfurt ja nicht so weit. Ich wohne ja schon relativ nahe. Ja, stimmt. Also der LPT ist für mich auf jeden Fall weiter dieses Jahr, als nach Frankfurt zu fahren. Gut. Oder möchte sonst noch jemand nebenbei gefragt? Also ich meine, wir hätten dann, glaube ich, noch ein oder zwei Plätze frei. Ja, also ich sage verbindlich ab, wenn ich mir das Programm angeguckt habe, was an den beiden Tagen sein soll. Wenn ich dann feststelle, dass es keinen Sinn macht, nur für den Samstag da zu sein, dann sage ich ganz ab. Also ich glaube, am Samstag wird das meiste passieren, von daher wird sich der Tag auch am meisten lohnen. Okay, dann fahren. Scheiße. Wenn es scheiße ist, dann mach nicht. Ja, darf ich noch einen Tag mit mir ringen? Wegen mir sowieso? Ja, ich meine wegen Abmeldung, denn angemeldet war ich ja schon längst. Ja, keine Ahnung. Also ich organisiere es nicht, das ist das Problem. Die Organisation liegt eigentlich in Sasas Händen und die ist momentan halt ein bisschen... Ich telefoniere mit ihr, das ist alles okay. Und da weiß ich jetzt noch nicht genau, wie das funktioniert. Ich würde gerne, ich kann aber nicht weg dieses Wochenende, da ich Bereitschaft habe. Du möchtest ja, dass Thyssen explodiert, von daher... Ich möchte das auf gar keinen Fall. Ach so. Nur bei meinem Glück passiert das. Ach so. Gut. Hatte ich dich falsch verstanden. So. Mir fällt gerade noch nichts ein, was wir noch machen müssen. Hat jetzt inzwischen jemand auf die Fragen geschaut? Kann man das so eurer Meinung beantworten, nachbeantworten, wie ich das beantwortet habe? Ja, Frage 2 müsste man die Verwaltung fragen. Also, der Vorstand hat sich natürlich im Namen des Landesverbandes positioniert, ne? Und dass dann da nochmal drüber abgestimmt wird, okay, klar, das ist richtig. I'm not sure about that. Moment. Ja, aber im Endeffekt hast du recht, da müsste natürlich noch die Gründe, müssen noch zwei, drei Zahlen wahrscheinlich rein, irgendwie von Paki oder Bernd oder allen oder wem auch immer. Ich habe nichts mit dem Vorstand zu tun. Man könnte auch einen Link zu den Positionspapieren noch einstellen. Statement des Landesvorstands NRW. Im Namen von irgendwem, sondern wir distanzieren uns als Landesvorstand. Genau, das haben alle. Nicht als Landesverband. Ja, 15 Vorstände waren da und 11. Ich meine jetzt nicht das Statement vom Emma, 2. März. Sondern das vom 2. März. Ach so, Entschuldigung, ja. Aber das ist unter dem 19. Februar. Das ist unter dem Statement, dem gemeinsamen Wiederaufgenommen von bestimmten Landesverbänden und erweitert das jeweilige Statement, weil Brandenburg und Sachsen-Anhalt da nicht mitziehen wollten. Ja, wobei natürlich immer die Frage ist, das ist natürlich wahrscheinlich dann rechtlich auch eine Erklärung als Vertreter der Partei in dem Moment. Ich würde es auf jeden Fall nicht so krass differenzieren. Also jetzt der zweite Satz hebt das ja so ziemlich davon ab. Oder der Nachsatz vielleicht eher so, dass der gesamte Landesverband oder so, dass da natürlich noch kein einheitliches Statement oder so herkonnte. Aber nicht so dieser krasse Gegensatz von, es hat nur der Vorstand gemacht. Es sollte ja auch noch eingebracht werden auf den LPT. Ja, da habe ich den Link mal in diesen Pet-Chat gepostet. Das ist im Grunde ja 1:1 dieses Positionspapier, das, was der Vorstand halt eben da auch herausgebracht hat. Darüber werden wir dann noch abstimmen. Ich sehe im Pet-Chat keinen Link. In dem 27.0118. Genau. Orga-Streik, da finde ich es ein bisschen Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich so überwiegend da nur zustimmen oder ob das nicht eher Deeskalation ist, beziehungsweise, also dass da jetzt nicht gegen gebasht wird, beziehungsweise sollten wir da vorsichtig sein, dass wir das nicht zu toll gut heißen, weil man da ja doch einiges dran kritisieren kann, auch aus unseren Positionen heraus. Da sollten wir vielleicht lieber auf die Schiene gehen, dass viele Verständnis dafür hatten, weil sie sehen, dass es die Überlastung der Leute zeigt oder so, also in die Richtung. Nicht, dass wir sagen, ja, finden wir alles Tufte als Aktion oder so, sondern das, was ein bisschen entschärfen einfach dass wir sagen können, dass wir es nachvollziehen können. Ich glaube, die Relativierung ist auch schon überall eigentlich da, dass die Aktion als solche absolut verständlich ist. Und es war vor allen Dingen was besser, der Bufo war ja informiert, vor allen Dingen war es besser, als wenn die Leute einfach ausgetreten wären. Ne? Dann wären da nämlich erst richtig am Arsch. Insofern ist das sehr gut zu relativieren. Ist nicht ganz das, was ich meine. Also ich persönlich fand die Aktion scheiße und könnte da einiges an Argumenten gegenschleudern und würde nicht sagen, ja, das ist okay, dass sie das gemacht haben oder kann ich verstehen oder so. Macht das fast jetzt nur nicht auf, weil es jetzt im Moment absolut kontraproduktiv wäre. Aber ich halte es für ungut, das zu billigen oder sich irgendwie dahinter zu stellen, weil... Ich habe aus Zustimmung überwiegend geäußertes Verständnis gemacht. Sehr gut. Und danach habe ich da sowieso nochmal differenziert, weil ich halt auch geschrieben habe, also ich habe halt auch zum Beispiel aus Köln oder so, wo im Prinzip alle sagen, ja, mit Antifa haben wir ja auch nichts am Hut, aber die Sache ging gar nicht. Also da habe ich halt auch ganz andere Stimmen gehört. Dementsprechend habe ich das ja auch dann geschrieben. Also einige mit Unverständnis reagiert haben und dass es auch Leute gibt, die diese ja, Druckausübung als definitiv nicht demokratisch sehen. Was es auch nicht ist, ich wollte ja nichts sagen. Deswegen ist das so schwierig für mich zu schreiben. Was Uwe da schreibt, da an der Stelle würde ich auch noch irgendwie dieses organisiert rausnehmen. Irgendwas in der Richtung, dass viele der armen, überarbeiteten, frustrierten Techniker, Verwalter, was auch immer aus NRW stammen oder so. Also dass man sagt, dass die Leute von hier sind, das organisiert, das ist ja vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Das ist auch nicht richtig. Das war eine bundesweite Aktion und da ist aus anderen Bundesländern sind ja Leute dabei und tragen das mit. Ja. Schau mal bitte auf die Liste, auf die ursprüngliche Liste. Und schau mal, wie viel davon NRW ist und wie viel der Rest ist. Sind schon überwiegend NRWler. Also zwei Drittel NRWler und dann hast du ein Drittel von allen anderen Verbänden. Einfach weil unsere AG Technik, keine Ahnung, also weil die AG Technik zum großen Teil in NRW sitzt oder die NRW AG auch viel für den Bund macht. Nur das war ja eine relativ spontane Aktion, würde ich sagen, dieses organisiert, das wirkt dann so, als hätte das langen Vorlauf gehabt. Vielleicht irgendwie waren doch viele der Beteiligten Piraten aus NRW und dann irgendwie in Klammern AG-Technik, ITler, keine Ahnung, dass man das nochmal erklärt, Verwaltungsleute. Es war ja nur IT und Technik und völlig unerheblich, ob da jetzt mehr aus NRW waren oder nicht, denn es war eine Aktion der IT und insofern glaube ich nicht, dass es sehr, so richtig sinnvoll ist, da jetzt besonders NRW explizit zu erwähnen. Also ich habe bei der ersten Frage das jetzt mal gerade geändert, weil in dem Statement steht ja drin, all dies wird im folgenden Statement zusammengefasst, das wir auf dem nächsten LPT am 5. 6. April zur Abstimmung stellen. Ich habe es geschrieben, wird zur Abstimmung gestellt, allerdings natürlich mit einer kleinen Einschränkung, weil man natürlich die Tagesordnung noch nicht kennt. So, aber die Initiative ging halt schon größtenteils von NRW aus und weil wir als NRWler gefragt sind, darf man das ruhig auch sagen. Also das ist ja kein, also wie gesagt, dann schaut euch mal bitte die Liste an. Es waren aber auch zum Beispiel Schwaben dabei aus Hamburg und so weiter und so fort. Es waren also nicht nur NRWler und es war nicht Piraten NRW oder AG Technik der NRW macht diesen Streik und es war ein Orga-Streik der gesamten Orga. Und so wurde es auch immer vermittelt. Da nein. Jetzt NRW reinzumischen, entspricht nicht den Fakten, wie es aufgezogen war. Auch wenn vielleicht überwiegend NRWler dabei sind, weil sie überwiegend viel Arbeit damit machen. Das jetzt nur auf NRW zu beziehen, halte ich für nicht richtig. Es ist auch die Frage, ob das ein Grund spielt, ob das eine Rolle spielt. Hier wurde ja gefragt, oder wie hier die Reaktion darauf sind. Du schreibst, lass mich ganz kurz was sagen. Du schreibst, dass es hier überwiegend Verständnis gibt, aber wir haben das ja nicht unbedingt zwangsläufig, weil die Leute von hier sind. Ja. Naja, auch da bin ich mir teilweise nicht so sicher. Ich bitte nicht sagen, es war ein Streik der gesamten Orga. Das ist nämlich auch Quatsch. Es waren halt 30 Leute von der gesamten Orga der Piraten. Das sind, glaube ich, ein paar mehr als 30. Und wir kriegen doch sowieso bei allen möglichen Geschichten was auf den Deckel. Seit dem ersten Satzungsänderungsantrag, wo NRW explizit gegen Schwan geschossen hat. Und ich denke, das trägt zur sachlichen Berichterstattung nichts dazu bei, wenn man jetzt explizit NRW noch erwähnt. Denn es haben sich zwar einige in der IT in Bundesländern rausgehalten, aber es ging eben doch über NRW hinaus. In 15... Bei dem zweiten Satz frage ich mich gerade so ein bisschen, bei dem dritten, was der da macht, also mit den Piraten, die die Aufregung auf Twitter ignorieren und sich lieber auf die politische Arbeit konzentrieren, finde ich gut als Anmerkung, aber worauf sich das da an der Stelle bezieht, ist mir nicht so ganz klar. Das bezieht sich auf den Satz davor, die mit Unverständnis auf die Behinderung ihrer Arbeit reagieren. Aber der Orga-Streik hat ja nichts auf Twitter irgendwie gemacht. Also der hat ja, keine Ahnung, Mailinglisten und so lahmgelegt. Also erst kommt so, einige haben Verständnis für Orga-Streik, danach kommt andere kritisieren den Orga-Streik und dazwischen, dass welche, die den, egal wo sie stehen, die Aufregung auf Twitter ignorieren. Die Aufregung auf Twitter war ja über den Orga-Streik. Warum bringen also die den da jetzt Richtungsstreik mit rein? Kinder, Twitter ist kein Parteiorgan. Lasst es doch einfach mal raus. Die Leute machen alles Mögliche auf Twitter und hauptamtlich Scheiß. Ich finde den Satz aber durchaus mal gerechtfertigt, ja, dass man auch der Presse mal sagt, dass es Menschen gibt, die nicht ständig nur rumtwittern, sondern gerne arbeiten würden. Ja, ja, also so inhaltlich finde ich den auch gut, nur an der Stelle ist es irgendwie ein bisschen komisch. Sammy, bist du in dem Pad drin? Nee, oder? Nein, ich versuche ja irgendwo das zu finden, den Pad-Link. Aber ich hab jetzt hier zwei Pads auf. Danke. Warum erwähnen wir überhaupt Twitter da? Der wird überhaupt nicht angesprochen, wo es diskutiert wird, warum es diskutiert wird. Die Frage ist, es ist kontrovers diskutiert und er fragt jetzt, zeigt das Effekte und bracht es zu Änderungen und Diskussionen in den Lauf, die notwendig sind. Darüber aufzugehen, über den Richtungsschein zu schreiben, über Twitter zu schreiben, ist für mich zur Beantwortung der Frage nicht zielführend. Ja, das ist im Prinzip ist das, was ich geschrieben habe, eigentlich nur zu der ersten Frage. Ja, den Richtungsstreit sollen wir vielleicht auch nicht von uns aus jetzt einführen. Also als Begriff dachte ich eben auch so, als ich drüber las. Ja, wie willst du sagen? Also die Idee dahinter, die ich hatte dahinter, war zu sagen, ja, es gibt halt eine, ja, man könnte böse sagen, Zeitelite, die sich irgendwie nur noch darum kümmert, auf Twitter irgendwas loszulassen. Und gegenseitig zu hetzen und es gibt andere Leute, die einfach ihre Arbeit machen wollen. Ja, aber damit beantwortest du die Frage doch gar nicht. Du schreibst doch damit voll an der Frage vorbei. Entschuldige, wie gesagt, nee, ich bin ja technisch orientiert, deswegen verwirrt mich sowas. Das tue ich nicht, weil die Frage ist, wie steht ihr im Landesverband? Und da gibt es halt Leute, die im Landesverband, die sagen, was ihr da auf Twitter macht, ist mir scheißegal, ich will hier kommunal arbeiten. Uwe hat gerade eine gute Anmerkung in den anderen Pad-Chat geschrieben. Ja, aber das ist ja etwas, was der Vorstand vielleicht besser beantworten kann, weil die waren ja auf der Marina Kassel. Ich verstehe das richtig, dass das soll jetzt, was wir hier schreiben, doch erstmal an den Vorstand gehen und die komplimentieren das und schicken das dann, richtig? Ja, das Schicken, also normalerweise mache ich das dann vom RT aus. Okay, aber die schauen da nochmal drüber, weil gewisse Fragen können wir auch nicht beantworten, wie viele Austritte gab es und so. Ja, erstens das und zweitens die Gründe für den Vorstand waren. Das sind ja noch drei Punkte und da würde ich halt auch gerne was vom Vorstand wissen. Und ansonsten, ich finde den Inhalt schon irgendwie wichtig, dass wir auch... Was wäre denn, wenn wir den Satz da aus der Mitte rausnehmen und hinten dran stellen und dann damit schließen, dass man auch nicht aus dem Auge verlieren darf, dass sich jetzt nicht alle dran beteiligen, sich an den Sachen da hochzuziehen? So als netter Schlusssatz wäre das doch passend. Ja, das an Schluss zu stellen, also diesen Satz in der Mitte rauszunehmen, da habe ich auch gerade gedacht, wäre besser. Fehlt noch ein kerniger Schlusssatz. Also die Fragestellung ist auch schwierig. Bin ich vielleicht der Falsche, sie zu beantworten, weil da steht zeitliche Warnstreik-Effekte. Ja, sind Leute ausgetreten deswegen, beziehungsweise brachte Veränderungen und Diskussionen ins Laufen, die notwendig sind. Ich finde, der hat die ganze Situation, die eh schon schlimm war, nochmal deutlich eskaliert und er war von daher scheiße. Aber das ist jetzt meine Meinung. Die Sache ist ja auch, wir müssen hier jetzt keine Analyse für eine wissenschaftliche Arbeit oder so abgeben, sondern können uns natürlich schon auch nicht allzu schlecht nach Möglichkeit darstellen und von daher dann eher erwähnen, klar, dass man nochmal gesehen hat, wie nah das manchen Leuten geht oder dass man nochmal hier und da sensibler geworden ist, keine Ahnung. So, also, auf jeden Fall kann man nicht schreiben, dass deswegen Leute ausgetreten sind, denn wenn der Zeitpunkt so war, dann war das auch vielleicht nur ein Tropfen von ganz, ganz vielen Litern, die das fast zum Überlaufen gebracht haben. Ja, Sami, es gibt Leute ausgetreten, es gibt aber genauso Leute, die gesagt haben, Streik, das geht so gar nicht, das ist jetzt für mich der Punkt, wo ich sage, das ist nicht mehr meine Partei. So, und also es gibt von auf allen Seiten sozusagen Opfer. Ja. Und von daher, natürlich schreibe ich das nicht. Seite der Warnschlag-Effekte, ja, es sind Leute ausgetreten. Schreibe ich natürlich nicht. Aber man muss halt immer eben sehen, wir haben hier eine heftige Eskalation. Ja, wie gesagt, ich habe große Schwierigkeiten mit diesen Fragen. Könntest du diese Diskussion in der Antwort an einen Pressemenschen führen? Im Prinzip kannst du zum jetzigen Zeitpunkt sagen, es führt zu Diskussionen, diese laufen auch noch und ja, es hat auch eine andere Richtung angestoßen und zum Beispiel auf dem LPT weitergeführt. Das ist also noch nicht zu Ende. Da jetzt groß zu diskutieren, ist ein Richtungsstreit, ja, nein, hin und her, Twitter, bla, geht für mich vollkommen an der Frage vorbei und sind viel zu viele Informationen, die man ihm gibt, die nicht gefragt sind und die er nicht unbedingt von uns aus haben muss. Ist ein bisschen aggressiver Tonfall, Bernd. Ich würde meinen, man könnte ohne weiteres auf diese Anfrage schreiben, dass Piraten aus der IT, nachdem sie eigentlich schon damit gerungen hatten, die Arbeit niederzulegen, diesen Warnstreik organisiert haben oder unternommen haben, aus Verzweiflung, weil sie nicht mehr wussten, weil sie die Leisen sind, die immer arbeiten, weil sie nicht mehr wussten, wie sie sich sonst Gehör verschaffen sollen. Das wäre also für mich etwas, was man der Presse ohne weiteres sagen kann. Nein, aber dieses Märchen schreibe ich nicht. Das ist kein Märchen. Auf der Liste, auf der Erstunterzeichnerliste stehen Leute, die tagelang vorher Öl ins Feuer gegossen haben und dann erzählen, nee, jetzt aber mal bitte konstruktiv. Olarius, dass ich auf die Liste dafür mit Leute eingetragen haben, die da auch eigentlich nicht hingehören, die auch eigentlich nicht zur IT gehören unter Umständen, so habe ich auch welche gesehen, ist eine ganz andere Sache. Abgesprochen wurde das doch ursprünglich in einer recht kleinen, also wie ich es mitbekommen habe, in einer recht kleinen, geschlossenen Runde, irgendeinem Technik- oder Verwaltungschannel oder so. So ist es. Da haben sich hinterher Leute als aus Sympathie dazu erklärt oder auch aus welchen Gründen auch immer. Wenn das Leute sind, die vorher fleißig immer mit Öl ins Feuer gegossen haben, dann gehören genau die nicht auf die Liste. Und da man nicht um Erlaubnis fragen musste bei denen, die es organisiert haben oder geplant haben, würde ich auch sagen, sollte man sowas dann bitte ignorieren. Das geht auch die Presse überhaupt nicht an. Und ich würde nicht schreiben, ein überwiegend geäußertes, sondern großes Verständnis. Man kann auf jeden Fall noch drunter schreiben, dass diese Aktion selbstverständlich Effekte hatte. Nicht alle unbedingt erfreulich. Es hat auch Austritte gegeben, weil wir als Netzpartei, weiß die Presse genauso, weil wir als Netzpartei so etwas natürlich eigentlich überhaupt nicht dulden können. Aber der Effekt, nochmal wieder anzustoßen und nachzudenken, ist ja auch nicht so ganz ohne. Also irgendwie muss man das dann so sauber formulieren, dass das auch klar rüberkommt. Ja, oder dass eine konstruktive Diskussion darüber sicher noch aussteht oder dass man sich da sicher nochmal mit auseinandersetzen wird. Ja, im Moment wird sich ja mehr damit auseinandergesetzt, genauso wie beim Bombergate oder beim Fahnengate, nicht sachlich und konstruktiv, sondern unsachlich und sehr, jedenfalls in weiten Teilen sehr unsachlich und sehr zum Teil bösartig auch. In 17 nur eine Formulierungssache, da steht, abgesehen davon gibt es auch Mitglieder, die Druckausübung per Systemabschaltung als Verstoß gegen sehen. Dass, wenn das so formuliert ist, Druckausübung per Systemausschaltung ist natürlich immer oder wäre immer ein Verstoß. Die Frage ist ja dann eher, ob man es als Druckausübung definiert. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Möchtest du das denn anders sagen? Ah doch, ich glaube, ich habe was. Wie eine Abschaltung der Server, dann kannst du es mit der Druckausübung nämlich völlig weglassen. Ja, oder das? Nicht groß als Aktion, das war ja einfach eine relativ spontane Sache. Und sie haben ganz kurz nur noch den WUFO informiert. Und die Systemabschaltung. Sind die Systeme alle abgeschaltet worden? Nein. So stimmt das nicht. Die Systemausstaltung in Verbindung mit Forderungen. Sie haben gar keine Forderungen gestellt, Honarius, bitte. Sie haben keine Forderungen gestellt. Ich habe das schon gelesen, was da stand. Ja, ich auch. Siehst du da Forderungen drin? Forderungen an die Basis, Forderungen an den Bufo. Stand da, untereinander. Und die Sachen, die da an Bufo gingen, waren sowas von parteiisch, sowas von eindeutig auf einer Seite, dass ich mir gedacht habe, ja, das ist also eine Seite, die jetzt die ganze Sache eskaliert. Wie schön. Und alles, was da vorher dran stand von wegen Basis, bitte seid konstruktiv, ist lächerlich. Weil hat mit der Sache nichts zu tun. Ich glaube nicht, dass die in der Situation große Talente entwickelt haben, da eine tolle Formulierung zu machen. Wir wissen alle, dass das ja, was, klar. Dass das ja doch ist so. Wir wissen im Endeffekt doch alle, dass das tatsächlich eine Verzweiflungstat war und ein Hilfeschrei. Ich weiß, wie viele von denen eigentlich kurz davor waren, auszutreten und überhaupt keinen Bock mehr hatten. Das ist das eine. Das andere ist, eine Forderung zur Verhaltensänderung ist nicht vergleichbar mit Forderungen generell. Ne? Wenn es nur die Verhaltensänderungen von der Basis gewesen wären, hätte das sofort mit unterschrieben. Aber die Forderungen an den Bufo gingen nicht. Die war völlig unmöglich. Ja. Aber ich rede die ganze Zeit jetzt hier von meiner Meinung, deswegen ist das hier auch irgendwie sinnlos. Im Prinzip ist die Sitzung ja eh schon lange vorbei, weil über das, was im Sitzungspad steht, haben wir gesprochen. Dann würde ich jetzt nochmal eben einmal Sonstiges aufrufen. Hat noch wer was? Ich hätte hierzu nur noch einen abschließenden Satz. Gib es doch bitte einfach an unseren LAFO. Und die sollen... Jetzt unter Sonstiges, bitte. Wolltest du das hiermit einfach abgeschlossen haben, ja? Ja. Das Pad ist da, Paki weiß, wo es ist. Paki schreibt doch gerade da oben schon ganz schöne Sachen. Und kann Antworten geben, wie er mag. Kann auch auf den RT zugreifen, von daher ist das alles kein Problem. Nächste Sitzung war der 11.3. Jo, ich habe das schon unten verlinkt. Für die nächsten Sitzungen dann jetzt auch welche gemacht. Jo. Das ist schön. Dann können wir... Dann mache ich mir das schon mal auf. Können wir die Sitzung schließen, ne? Und dann die Aufnahme starten? Ja. Alles klar. 21.45 Uhr. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Unter Creative Commons.